نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد باب كراهة النفخ في الشراب باب كراهة النفخ في الشراب تون تريش سفر عبش من دايج بارك الله فيكم und wir sind bei Hadith 769 bei mir. Und bei euch, das bedeutet 700 nicht. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن النفخ في الشرب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذا عن فيك رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال حديثا حسن صحيح بارك الله فيكم النفخ في الشراب هو أن ينفث الهواء أو أن يتنفس في الإناء أثناء الشرب وقد يخرج مع الهواء أمور مؤذية أو أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحو ذلك فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء فقال رجل القذات القذاء بارك الله فيكم هو الشيء الصغير الذي يكون في الإناء مثل العود الصغير أو شعرة أو إلى غير ذلك قال فإذا وجدت القذاة في الإناء أنفخه يعني يعمل يشيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أهرقها يعني أهرق الشراب بحيث يخرج القذاة معه هو الشيء القذاة من القذاة في عينه هو الشيء الصغير الذي يراه الإنسان القذاة هنا بمعنى الأمر الغير نظيف الأمر الغير نظيف والذي الإنسان ما يستطيع أن يأخذه أو يأكله أو يشربه فقال له إني لا أروى بنفس واحد ما أستطيع أن أشرب نفس واحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبن لنا أبن أي ابعده أبن بان الشيء أي ابتعد أو انقطع فقال أبن الإناء عن نفسك يعني ابعد القدح عن فمك وتنفس وكذلك حديث ابن عباس بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه وهذا لكمال شريعة الإسلام طبعا قد يقول قال ما دخل ذلك في الشريعة الإسلام علمنا كل شيء فذلك قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة لبول أو غائط قال أجل فهذه الشريعة الكاملة وهذا هو الدين القيم أن يعلم أبناؤه كل شيء من أموره فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء فمن قال أن هذه الشريعة غير كاملة فقد كذب ومن قال أنها هذه الشريعة ناقصة فقد ظلم ومن قال أنها لا تنفع أو لا تجوز أو لا تنفع في هذا الزمان كفر فنسأل الله العافية والسلام ذاك انتبهوا بارك الله فيكم هذا الدين عظيم أن يتعلم المرء حتى مثل هذه الأشياء التي تبدو للناس صغيرة ولكنها عند الله عظيمة لأن الله سبحانه وتعالى يدخل بها الجنة ويرحم بها بارك الله فيكم كابتن Mittel, Abscheu ins Getränk zu blasen, ins Getränk zu blasen. Das war Barakallahu fikum Jazakallahu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, ins Wasser zu blasen oder ein Getränk zu blasen. Naha an nafkhi fi sharab. Das ist nicht Wasser, Getränk überhaupt. Nein, Getränk zu blasen. Da fragte einer, auch wenn ich Schmutz im Gefäß sehe, er antwortete, gieß es aus. Er sagte, mein Durst ist mit einem Schluck nicht gelöscht. Der Prophet sagte, dann nimm dazu das Gefäß von deinem Mund. Ibn Abbas überliefert, dass der Prophet verboten hat, dass man ins Trinkgefäß atmet oder hustet oder bläst. Diese beiden Hadithe sind bei At-Tirmidhi. Das erste Hadith ist, dass wenn du ein Glas hast, und es gibt Getränke in diesem Glas, dann wenn du trinkst, dann darfst du nicht drin blasen oder drin atmen, sondern wenn du nimmst einen Schluck, dann machst du den Becher oder machst du das Glas weg von deinem Mund, du atmest draußen und dann nochmal und dann nochmal. Das ist das Richtige, weil der Prophet sallallahu verboten hat. Dann hat er einer gesagt, wenn ich etwas schmutzmäßig in einem Glas oder in einem Getränk finde, was soll ich machen? Soll ich das pusten? Das wird angenommen, jetzt, es gibt etwas hier, Schmutz, da macht man, damit das rauskommt. Der Prophet sallallahu sagte, nein, du sollst das schütteln, du sollst das weggießen. Dann sagte er, mit einem Schluck da schaffe ich nicht sozusagen meinen Durst zu löschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann nimmst du das Glas oder nimmst du den Becher oder das Gefäß von deinem Mund weg. Eben, eben, al-Qadr. Das bedeutet, der Prophet hat verboten, dass man im Glas oder ein Getränk, dass man in ein Trinkgefäß, dass man pustet oder dass man bläst oder dass man atmet. Und die Gelehrten natürlich haben gesagt, warum hat der Prophet das gesagt? Die haben gesagt, vielleicht mit dem Atem oder wenn man bläst im Glas, wenn auch Speichel drin kommt, dann gibt es vielleicht Krankheiten oder gibt es etwas anderes. Deshalb hat der Prophet gesagt, atme nicht in Gefäß oder Trinkgefäß. Und das ist ein Beleg, dass diese Religion des Islam die vollkommene Religion ist. Weil diese Religion, die ihren Anhängern beibringt, wie sie trinken und wie sie essen, wie sie stehen, wie sie sitzen, wie sie reden, wie sie atmen, wie sie auch auf Toilette gehen, wie sie Notdurft verrichten. Deshalb sagte einer von den Mushrikin zu Salman al-Farisi, er sagte ihm, hat euer Prophet euch alles beigebracht, auch wie ihr Notdurft verrichtet? Der hat gesagt, ja, er hat uns alles beigebracht. Und er hat uns gesagt auch, dass wir die Qibla-Richtung während Notdurft verrichten nicht einnehmen oder die entgegengesetzte Richtung und dass wir mit der rechten Hand uns nicht sauber machen nach Toilettengang und dass wir, wenn wir Steine benutzen für Sauberkeit nach Notdurft verrichten, dass wir nicht weniger als 3 Steine nehmen und dass wir auch kein Knochen benutzen und kein Blut von Tieren. Deshalb, barakallahu fikum, sagt man, die Sache ist so, ich meine, man kann diese Überlieferungen so einfach erklären. Das bedeutet, das ist so eine Sache, mach das so, mach das nicht. Du sollst das machen. Sagen die Leute, ach, ist das wichtig? Subhanallah, das ist mit Lohn verbunden. Das ist leicht. Leicht. Bismillah und so weiter, leicht. Und das ist mit Lohn verbunden und man kann dadurch ins Paradies kommen. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala. Kann die Person durch so eine Tat, weil die Person das für Allah subhanahu wa ta'ala macht, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht diese Person und bringt diese Person ins Paradies. باب بيان جواز الشرب واقفا قائما وبيان أن الأكمل وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. الحديث عن البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. الحديثان عند الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك الشر أو أخبث. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. ولكن هذا الحديث بارك الله فيكم فيه مخالفة وهو مستنكر من الحديث وفيه مسألة فليستقئ أو فليستقي يعني يتقيأ. هذا فيه نكارة والله تعالى أعلم وأعلم. إذن حديث ابن عباس أنا ما ذكرته قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. إذن بارك الله فيكم 771 فيه شرب زمزم قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النزال ابن سبرة أن علي شرب قائما وقال فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث ابن عمر بارك الله فيكم حديث ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. الأكل ماشيا والشرب. حديث عمر بن شعيب عن جده عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا. وأما الحديث الذي بعده فهو حديث أنس وفيه النهي عن الطعام والشراب قائما بل الزجر. وحديث مسلم الأخير وهو حديث بارك الله فيكم فيه النهي عن الشرب قائما. ولكن انتبهوا مسألة الاستقياء هنا هذه فيها نكارة والله تعالى أعلم. إذن بارك الله فيكم هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم خلاف كبير بين أهل العلم. والخلاف هو هل يجوز الأكل والشرب قائما. فالمؤلف يرى أنه يجوز الشرب قائما، ولكن الأفضل الشرب قاعدا. ولكن هناك من أهل العلم من يقول لا يجوز الأكل والشرب قائما، وإنما يجب أن يجلس، لأنه حديث ابن عمر بارك الله فيكم: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قياما، ونهينا عن الشرب قياما. في رواية فيها أنهم نهوا عن الشرب قياما. فلذلك هنا يقول بعض أهل العلم أن النهي هنا ليس للتحريم، وإنما للكراهة. فقولوا إذن كراهة الشرب والأكل قائما، هذا قول. القول الآخر جواز ذلك. القول الثالث هو تحريم الأكل والشرب قائما، لحديث أنس رضوان الله عليه المتقدم. أما كون أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا، قالوا لأنه كان في ازدحام شديد وما استطاع أن يجلس، فذلك شرب من زمزم. وبعض أهل العلم يقول الشرب من زمزم يكون واقفا، لأن النبي فعل ذلك، ولكن العلة هي في الزحام وليست في أمر آخر. وبارك الله فيكم. إذن المسألة مسألة خلاف، وعلي رضوان الله عليه شرب قائما وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفي رواية عند أبي داود ذلك عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وشرب قائما، توضأ وشرب قائما، فذلك علي رضوان الله عليه قال فعله من هو خير مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ونعم النبي توضأ وشرب وهو قائم، وشرب من مزادة امرأة من مشركة وهو قائم صلوات ربي وسلامه عليه. فذلك أفضل الأقوال أن يقال كراهة الشرب والأكل قائما، والله تعالى أعلى وأعلم بالأدلة في هذا الباب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Erklärung für die Erlaubnis im Stehen zu trinken und dass es vorzuziehen ist, im Sitzen zu trinken. Ibn Abbas, Ridwanullahi alayhi. Ibn Abbas, Ridwanullahi alayhi, berichtete, dass er einst dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Wasser aus der Zamzam-Quelle reichte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam trank es im Stehen. Zamzam im Stehen getrunken. Zamzam Wasser. Das Hadith barakallahu fikum bei al-Bukhari und Muslim. النزال ابن سابرة اتسلت علي رضوان الله عليه دس علي رضوان الله عليه فود مرحبة تور امشتين تخنك كوفة. Und danach sagte dann Allah sallallahu alaihi wasallam, tun, wie ihr mich jetzt tun seht. Das ist bei Al-Bukhari. Das hat Ali, und Allah alayhi, trank im Stehen. Der sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Dann barakallahu fikum kommt die nächste Überlieferung. Ibn Umar, und Allah alayhi, sagte, zur Zeit des gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam kam es oft vor, dass wir im Gehen aßen und im Stehen tranken. Das Hadith bei At-Tirmidhi, ist bei At-Tirmidhi. Hadith bei Tirmidhi von Ibn Umar. Entstehen. Zu trinken. Und im Laufen oder Gehen zu essen. Und Barakallahu fikum, auch bei Tirmidhi. Auch bei Tirmidhi von Amr ibn Shu'aib, von seinem Vater, von seinem Großvater, sagte, ich sah dem Propheten sowohl im Stehen trinken, auch als auch im Sitzen. Im Stehen. Dann Barakallahu fikum, Anas sagte, der Prophet, dass der Prophet verboten hat, im Stehen zu trinken. Da sagte Qatada, wir fragten Anas und beim Essen, und er antwortete, dies ist noch schlimmer, das ist bei Muslimen. Anas. Wallah alayhi. Er sagte, Verbot. Nach einer anderen Version, Barakallahu fikum, bei Muslim hat der Prophet gerügt im Stehen zu trinken. Gerügt im Stehen. Rügen. Im Stehen zu trinken. Und Essen ist schlimmer, sagt Anas. Das letzte, Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von euch soll im Stehen trinken. Wenn jemand dies versehentlich getan hat, soll er versuchen, sich zu erbrechen bei Muslim. Barakallahu fikum, dieser Satz. Wenn man vergessen hat und im Stehen getrunken hat, dann sollte man erbrechen. Dies ist nicht authentisch. Auch wenn das ein Sahih Muslim ist, weil bestimmte Wörter manchmal in manchen Hadithen, auch in Sahih Muslim, die sind nicht authentisch. Deswegen muss man aufpassen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Das ist von Abi Huraira, von Abu Huraira. Das ist Barakallahu fikum. Insgesamt, was können wir dazu sagen? Ich meine, die Hadithe sind klar, da braucht man nicht viel zu erklären hier. Deshalb, das ist ein umstrittenes Thema. Umstrittenes Thema. Zwischen den Gelehrten. Und zwar, manche Gelehrten sagen, Verbot im Stehen zu trinken und zu essen. Und die bringen zum Beispiel die Überlieferung von Anas und die Überlieferung von Abu Huraira, diese letzte, und andere. Der Prophet hat jemanden gesehen, der hat im Stehen getrunken, der hat gesagt, Mann, der trinkt, der sagt, nein, der hat gesagt, es gibt was Schlimmeres, was man dir jetzt getrunken hat. Der sagt, das ist der Shaitan. Oder es gibt in einer Überlieferung ein Esel. Magst du das ein Esel mit dir trinken? Deshalb, Barakallahu fikum, manche Gelehrten sagen Verbot, weil sie sagen, die Wörter des Verbotes sind stärker. Die anderen sagen erlaubt. Und das hören, meine, das lesen wir auch von Anoui selber, der sagt erlaubt, Erlaubnis, dass man im Stehen trinkt. Die sagen erlaubt und die bringen Hadith von Ali, Hadith von Amr ibn Shu'aib und Hadith von Ibn Abbas und von den anderen. Und es gibt die dritte Ansicht, Barakallahu fikum, die sagen, dass es unerwünscht ist. Unerwünscht. Dass man im Sitzen, dass man im Stehen isst und trinkt. Und Allahu alam, das ist die beste Ansicht diesbezüglich, wenn man alle Beweise kombinieren will. Das heißt, es gibt Verbot und es gibt Erlaubnis. Und wenn wir Verbot und Erlaubnis haben, dann gehen wir davon aus, dass es erlaubt ist, aber unerwünscht ist, weil die Form dann des Verbotes schwächer geworden ist durch die erlaubte Handlung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dafür gibt es etwas Zamzam. Hadith von Ibn Abbas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zamzam im Stand. Es gibt manche, die sagen, das heißt, wenn man Zamzam trinkt, sollte man im Stehen das machen. Aber ist das der Sinn? Eigentlich nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat barakallahu fikum Zamzam im Stehen getrunken, weil die Leute sehr viel waren und er hat keine Möglichkeit zu sitzen. Deshalb hat er im Stehen getrunken. Und nicht, dass man sagt, die Sunna ist Zamzam im Stehen zu trinken. Obwohl manche Gelehrten das bestätigen, sagen, doch, das ist die Sunna. Der Prophet könnte zum Beispiel sitzen, aber er hat das nicht gemacht. Deshalb Ali ibn Abi Talib, als er im Stehen trank, er hat Wudu genommen und dann hat er getrunken im Stehen. Da hat man ihn gefragt, wieso? Das bedeutet, die Leute wussten, dass dies nicht in Ordnung ist. Deshalb sagte Ali ibn Abi Talib, derjenige, der besser als Ali ist, hat das gemacht. Ich habe den Propheten gesehen. Und das stimmt. Es gibt barakallahu fikum klare Überlieferung, dass der Prophet Wasser verlangt hat, damit er Wudu macht. Er hat Wudu genommen und dann hat er im Stehen getrunken nach dem Wudu. Der Prophet hat einmal auch von Wassersack im Stehen getrunken. Er sagt, wenn das so ist, dann kann man nicht sagen. Eine Möglichkeit wäre, da sagt man, es gibt hier Aufhebung. Es gibt Nessach. Aber das können wir nicht bestätigen, weil wir die Zeit nicht bestimmen können. Deshalb, das bleibt zwischen unerwünscht und verboten. Aber dass man sagt, so einfach erlaubt, nein. Weil, barakallahu fikum, diese Beweise, dass der Prophet verboten hat, das zu machen, die können niemals mit Erlaubnis, sage ich jetzt, verbunden sein. Die können nur mit einem Verbot verbunden sein. Aber weil wir eine Regel haben, wenn wir, passt auf bitte, wenn wir Verbotsform haben, wenn wir eine Verbotsform haben, das wird eine Aussage, ist mit Verbotsform. Und dann kommt eine Tat oder Wort. Tat und Wort des Erlaubnis. Oder das wird der Prophet entweder hat das tatmäßig erlaubt, indem er das gemacht hat, oder wortmäßig, indem er das geschwächelt hat, geschwächt hat, dann sagen wir, weil wir Verbot haben und Erlaubnis haben, manche Gelehrten sagen, da müssen wir sehen, was stärker ist. Da müssen wir die Zeit prüfen, was davor war, was danach war. Wenn wir nichts wissen, dann sagen wir, unerwünscht, das bedeutet, das ist Makruh. Die Tat oder Erlaubnis ist dafür da, damit man sagt, das ist erlaubt und dass der Prophet sozusagen verboten hat, damit er uns sagt, ach, Allah ta'ala ala wa ala. Und das bei vielen Gelehrten und Fuqaha sagen, wenn wir das haben und das haben, dann gehen wir zu Karaha. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا عن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم يعني شربا رواه الترمذي والحديث في صحيح الجامع الحديث في صحيح يعني الذي يسقي القوم فهو يشرب الأخير إن شاء شرب وإن شاء لا يشرب المهم أن الساقي يكون هو الآخر لذلك صاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب ويكون آخر الشاربين وآخر الآكلين وهذا من باب الإكرام بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بارك الله فيكم Hadith 777 bei mir. Und zwar Abu Qatada Qatada radhiyallahu anhu, entschuldigung, Kapitel verlangen, dass derjenige, der Getränk anbietet, als letzter trinken soll. Oder lieber, dass derjenige, der Getränk nachreicht, ist der Letzte, der trinkt. Und zwar Abu Qatada radhiyallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer den Leuten zu trinken gibt, soll als Letzter trinken. Wenn du den Leuten zu trinken gibst, dann trinkst du als Letzter, nicht als Erster. Als Letzter. Das heißt, jemand gibt den Brüdern zu trinken, er schenkt außer, dann wartet er bis so am Ende. Entweder trinkt er oder trinkt er nicht. Aber eigentlich, na, es ist erwünscht, das zu machen. Wir können nicht sagen, das ist Pflicht. Aber das ist erwünscht. Wenn er auch am Anfang trinkt, ist kein Problem. Aber lieber, wenn er mehr Lohn haben will, dass er das dem anderen gibt. Warum, barakallahu fikum? Damit die anderen, damit diese Person sozusagen sich kontrolliert und damit die anderen auch nicht das Gefühl haben, aha, er hat nur als Erster getrunken, dann hätte er uns weniger gemacht oder weniger gegeben. Und auch, barakallahu fikum, wenn du Gäste bekommst, dann gibst du ihnen zu essen, gibst du zu trinken und du bist der Letzte eigentlich, der isst und trinkt. Und das gehört auch zur Gastfreundlichkeit. Da könnte man natürlich auf Basis dieses Hadithes, sage ich jetzt, ableiten. Wallahu ta'ala, a'la wa a'la. Babu Jawazi Shurbi min Jami' al-Awani al-Zahira غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال وسائر وجوه الاستعمال. طبعا هنا بارك الله فيكم تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشراب والأكل واضح. أما الطهارة فهذا فرع وهناك من يقول أنه هذا يعني قياس ولا دليل عليه. يا ما في دليل من الذهب والفضة فلا بأس إجماعا. ولكن من أهل العلم من يقول المطلي بالذهب والفضة كذلك لا يجوز أن يؤكل فيه ولا يشرب فيه. ولكن من يفصل يقول إذا كانت نسبة الذهب والفضة في الإناء كبيرة أكثر من النحاس أو الألمنيوم فهذا ما يؤكل ولا يشرب فيه. أما إذا كانت قليلة وبسيطة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح فكسر، كان فيه كسر، فأمر أن يصلح، فوضعوا سلسلة من فضة فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، فلو كانت هذه القليل الشيء القليل من الفضة تجعله حراما لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذن عن أنس رضوان الله عليه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري وكذلك لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. هذا ببركة يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. الصفر هو النحاس والتور القدح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن هي القربة، قربة الماء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآن. أم سلمة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية مسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة إنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. نسأل الله العافية. إذا بارك الله فيكم، لا يجوز لبس الحرير للرجال، ولا يجوز لبس الديباج للرجال كذلك، ولا يجوز الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ومن أكل في آنية فضة أو ذهب كأنه في بطنه نار، كأنه يأكل نار في بطنه، يجرجر، يعني كأنه تغلي نار في بطنه. نسأل الله العافية والسلامة. فذلك كل آنية خشب حجر كذا يجوز، نحاس كذا نعم. هي لهم الفضة، النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي في الجنة. ولذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خير، سأن يبتعد عن هذا. وأما كما ذكرت في كلامي أولا، المطلي بالذهب والفضة، فإذا كان نسبة الذهب والفضة فيه كبيرة فلا يجوز، أما إذا كانت صغيرة جدا فلا بأس. وأما يعني أن يصلح الإناء أو كذا فهذا لا بأس فيه. بارك الله فيكم. إلابنس أوس ألين جفيسن سو ترينكن أوس أوس كولدنن أودا زيلفنن und die erlangt also ohne Trinkgefäß oder der Hand aus einem Fluss zu trinken und verbot Gefäße aus Gold oder Silber zum Trinken, Essen oder zur Waschung und Ähnlichem zu benutzen. Natürlich mit der Waschung. Mit der Waschung ist ein Qiyas, das wird Analogieschluss, weil es keinen klaren Barakallahu fikum Beleg gibt, dass man das nicht benutzen darf. Das heißt, ja, es gibt Belege, dass man in silbernen Gefäßen und in oder Besteck und so weiter und in goldenen Gefäßen und Besteck, dass man isst und trinkt. Das ist klar. Der Prophet hat das klar verboten. Aber jetzt, dass man Wudu nimmt zum Beispiel von silbernen oder goldenen Gefäß, wo ist der Beweis dafür? Gibt es nicht. Der Beweis dafür ist Analogie. Analogie Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala mu'alam. Es war barakallahu fikum Hadith 774 bei euch, 778 bei mir. Anas berichtete: Einmal, als wir bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, kam die Zeit zum Gebet. Und diejenigen, deren Häuser in der Nähe waren, gingen dorthin, um sich für das Gebet zu reinigen. Und andere blieben bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da ließ der Gesandte Allahs eine mit Wasser gefüllte steinerne Schale bringen. Sie war so klein, dass sie von seiner Hand bedeckt werden konnte. Alle vollzogen daran ihre rituelle Waschung. Als er gefragt wurde, wie viele Personen so ihre Waschungen vollzogen, antwortete er, dass es 80 oder mehr waren. Beleg dir einen Stein. Das wird ein Steingefäß. Und der Prophet tut seine Hand drin. Und subhanallah kommt das Wasser und 80 Leute können Wudu nehmen. Und das ist ein Wunder für den Propheten. Und das ist der Beweis auch, dass seine Hand gesegnet ist. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. das ist bei Al-Bukhari Muslim, die Version von Muslim, auch Barakallahu Fikum, ist nach einem Gefäß, nach einer anderen Version bei Al-Bukhari Muslim, sandte der Prophet nach einem Gefäß mit etwas Wasser. Es wurde ihm ein großes, aber flaches Gefäß mit etwas Wasser gebracht. Er tauchte seine Finger hinein. Anas sagte, ich sah, wie das Wasser zwischen seinen Fingern hindurch ran. Ich schätzte, dass etwa 70 bis 80 Personen ihre rituelle Waschung mit diesem Wasser durchführen. Das heißt, wenn ein Gefäß aus Stein ist, da kann man Wudu nehmen in diesem Gefäß. Das ist der Sinn hier für uns im Hadith. Zweitens, der Sinn ist hier auch in dieser Überlieferung, dass der Prophet Sassam gesegnet war. Und gesegnet ist Salawatu Rabbi wa Salamu alayhi. Und dass er Wunder gehabt hat, indem das Wasser zwischen seinen Fingern sprang. Salawatu Rabbi wa Salamu alayhi. Abdullah ibn Zayd berichtete, einst kam der Prophet Sallam zu uns. Wir brachten ihm Wasser in einem Messinggefäß, mit dem er seine rituelle Waschung durchführte. Eigentlich, Messing ist nicht nur Has, ist nicht Kupfer. Ja, eigentlich im Hadith ist Kupfer, nicht Messing. Barakallahu fikum, die haben ihm gebracht ein Gefäß, Kupfergefäß. Und der Prophet sallam hat Wudu genommen. Das heißt, ein Gefäß von Kupfer ist es kein Problem, Wudu zu nehmen. Jabir radhiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eins zu einem der Ansar kam und ihm bat, wenn du noch etwas Wasser von der letzten Nacht im Wassersack übrig hast, gib uns zu trinken. Sonst müssen wir direkt aus dem Fluss trinken. Das ist auch der Beweis, dass man direkt aus dem Fluss trinken kann. Oder von Wassersack trinken kann. Und aus dem Fluss, du brauchst nicht unbedingt mit deiner Hand zu machen oder mit einem Gefäß. Du kannst direkt deinen Mund drin machen und trinken. Also wenn das Wasser fließt, dann kannst du auch deinen Mund direkt drin tun. Hudhayfa radhiyallahu alayhi berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot uns, Seiden oder Brokatkleidung zu tragen und aus Gold oder Silber Gefäßen zu trinken. Und er sagte zu uns, in dieser Welt ist dies für die anderen, für euch ist es im Jenseits. Das war Bukhari Muslim. Und Salam auch berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer aus einem Silbergefäß trinkt, der fühlt seinen Bauch mit Feuer der Hölle. In einer anderen Version bei Muslim heißt es, wer immer aus einem Silber- oder Goldgefäß isst oder trinkt. Und in einer weiteren Version, jeder, der von einem Gold- oder Silbergefäß trinkt. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Bitte, aufpassen. Wir dürfen kein Besteck benutzen von Silber und Gold. Und keine Gefäße für was, für Trinken oder für Essen. Silber oder Gold benutzen. Das ist verboten. Warum? Der Prophet sagte, das ist für sie in Dunya, für Kuffar, für Mushrikin. Und das ist für euch im Paradies. Weil das war ein Zeichen der Überheblichkeit ist. Silber und Gold sind nicht für diese Leute, für diese Sachen. Deshalb ist es verboten. Aber mit allem anderen ist es kein Problem. Und das ist ja das sind die Beweise. Aber nochmal, was ich erzählt habe, es gibt nicht hier, es gibt keinen klaren Beweis, dass man Wudu nicht nehmen kann in ein Silbergefäß oder in ein Goldgefäß. Sondern das ist Analogie. Weil man gesagt hat, wenn du kein Besteck, kein Teller, kein Gefäße benutzen darfst von Silber und von Gold, dann darfst du auch das nicht für Wudu benutzen, weil das ungefähr der Sinn ist. Aber Allahu alam, ob das der Sinn ist, aber die meisten Gelehrten sagen das. Jetzt aber eine Sache ist wichtig, und zwar, wenn geringe Mengen von Gold und Silber benutzt werden, wie ist das? Sehr geringe Mengen. Der Prophet sallam hatte Becher gehabt. Becher. Und es gab einen Riss in diesem Becher. Und da hat man ein Stück von Silber benutzt, um das zu reparieren. Um Becher vom Propheten zu reparieren. Und der Prophet hat davon getrunken. Das heißt, eine geringe Menge ist nicht problematisch. Zweitens, wenn das Barakallahu fikum, wenn das beschichtet wird mit Gold oder Silber. Manche Gelehrten sagen, darfst du nicht. Andere Gelehrten sagen, wir schauen, ist diese Menge Beschichtung so viel oder so wenig? Wenn das wenig ist, dann kein Problem. Wenn das viel ist, dann nicht. Und das sind die Ansichten diesbezüglich. Aber Barakallahu fikum, man sollte lieber Barakallahu fikum Silber und Goldgefäße und Besteck nicht benutzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Somit, Barakallahu fikum, sind wir durch mit dem Buch der Essregeln und Sitten. Und das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit dem Buch der Bekleidung. Buch der Bekleidung, inshallah, Kitab al-Libas, machen wir das nächste Mal ab Kapitel 117. Und nächste Hadith, was wir nehmen, ist 783 bei mir. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. In 2 Minuten ist Adhan bei uns. Wir beten, inshallah, gib mir. Ja. Wir beten. 23 Sekunden. Wir beten, inshallah. Und nach dem Gebet, wenn die Brüder und Schwestern Fragen haben im Internet oder hier, dann können Sie, Barakallahu fikum, die Fragen stellen. Die Brüder und Schwestern im Internet, ihr könnt eure Fragen direkt an meine Person schicken. Aber bitte kopiert euch die Fragen. Und diejenigen, die von iPhones oder von, sage ich jetzt, Barakallahu fikum, Telefonen drin sind, die sollen nicht große Sätze oder lange Sätze schreiben, weil die nicht ankommen, sondern ein, zwei Wörter und dann stellen Sie die Frage. Allah khair. Khair. Mal sehen, ob wir in den nächsten Tagen den Unterricht anders machen.